Wettermeldung. Nach den Regenfällen der vergangenen Tage klart es heute auf und die Sonne scheint ab Mittag. Es wird um die 20 Grad warm. Wir empfehlen allen Erwachsenen und Kindern, sich bei diesem schönen Wetter auf ihre Fahrräder zu schwingen und die Sonne und den leichten Wind zu genießen.